Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Men von Alex Garland. Ja, und dieses Mal wird es auf jeden Fall eine besondere Folge. Ein paar Announcements muss ich dann noch machen. Das machen wir aber am Ende der Folge tatsächlich. Aber erstmal, worum geht es heute? Es geht um einen sehr, sehr besonderen Film auch. Deswegen passt es auch, dass heute ein paar besondere Announcements kommen. Denn auch dieser Film ist special und eigenartig. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich ihn nicht alleine besprechen muss, sondern Flo wieder zu Gast ist. Hallo. Hi. Ja, also was man vielleicht auch an der Soundqualität schon merkt, auch bei Flo, wir machen das alles heute sehr improvisiert. Ich habe Flo sehr, sehr spontan angefragt, ob er Zeit hat, weil ich habe den Film, also du hast ihn, glaube ich, zuerst gesehen, schon mehrere Tage vor mir. Und dann habe ich ihn gesehen und wusste so, okay, ich würde echt gern mit jemandem drüber reden und das nicht alleine besprechen, weil es ist ein sehr weirder Film und du hattest Gott sei Dank sehr spontan Zeit, aber deswegen seht es uns nach, wenn unsere Qualität nicht der Oberburner ist, auch bei mir. Meine ganze Umgebung ist ein bisschen karg gerade, deswegen ist vielleicht auch der Hall etwas stärker. Seht es mir nach, seht es Flo nach auf jeden Fall, weil also er hat super spontan Zeit gehabt. Aber ja, warum musste diese Folge so spontan passieren? Weil dieser Film, ich finde es sehr, sehr wichtig, über diesen Film zu reden, weil er wirklich, es wäre sehr, sehr einzigartig. Und wie immer gebe ich vielleicht ein bisschen kurz darauf ein, warum wollte ich diesen Film sehen? Warum ist dieser Film überhaupt auf meinem Radar gewesen? Das liegt ganz einfach an der Regie. Das Regie und Drehbuch ist hier Alex Garland. Und Alex Garland hat man am Anfang seiner Karriere eher als Drehbuchautor gekannt. Also er hat unter anderem auch das Buch damals geschrieben zu The Beach, was ja dann ein Film mit Leonardo DiCaprio wurde. Nicht von ihm, aber er hatte die Buchvorlage geschrieben. Und dann hat er Drehbücher geschrieben und hat so eben unter anderem Sunshine geschrieben, 28 Days Later, diesen Zombie-Klassiker fast schon heute. Und irgendwann hat er gemeint, naja, ich kann ja auch neben dem Drehbuch auch noch Regie machen, weil es ist ja noch nicht genug Belastung. Und hat dann gesagt, gut, mach ich das jetzt auch mal selber. Und hat dann, ja, die letzten zwei, er hat jetzt schon zwei Filme gemacht, das ist jetzt sein dritter Film. Und ja, beide Erstlingswerke, die beiden ersten Werke haben wir in dem Podcast auch mehrmals abgefeiert über die Jahre. Ich glaube, sie waren immer in den besten Listen am Ende des Jahres. Das war zum einen Ex Machina. Und der zweite war dann Annihilation, beziehungsweise im Deutschen heißt er einfach Auslöschung. Und ja, dann hat er dazwischen noch eine Serie gemacht, die ich leider bis heute noch nicht gesehen habe. Devs heißt die, also wie Developer. Und genau, und jetzt, das ist sein dritter Film, Men, einfach, ja, die Mehrzahl von Männer. Und ja, deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall sehen. Und dann ist natürlich auch noch die Besetzung gut gewesen. Aber das mal zu hinter den Kulissen. Worum geht's überhaupt? Also Flo, du darfst da dann gerne dich einmischen und sagen, ob ich das halbwegs korrekt wiedergebe, weil ich habe schon gesagt, am Anfang halten wir es ein bisschen spoilerfrei für euch, damit ihr erstmal wisst, was ist das für ein Film, worauf lasse ich mich hier ein, aber wir werden auf jeden Fall letzten Endes offen über diesen Film reden, deswegen wird die Synopsis des Films vielleicht noch halbwegs kryptisch klingen, weil ich noch nicht alles verraten will jetzt in den ersten paar Minuten, aber letzten Endes steckt deutlich mehr dahinter als das, was ich euch jetzt erzähle, denn worum geht's? Es geht um eine junge Frau, sie heißt Harper, gespielt von der großartigen Jessie Buckley, zu der kommen wir noch. Und Harper, ja, hat eine, sagen wir es mal so, sehr traumatische Trennung von ihrem Partner hinter sich. Und ja, sagt sich dann wohl, okay, ich brauche jetzt wirklich meine Auszeit. Das war wirklich, wirklich verstörend und sehr, sehr schwierig, diese Trennung. Deswegen ziehe ich mich jetzt aufs Land zurück. Und sie mietet sich einfach ein Ferienhaus von einem, ja, klassischen ländlichen Engländer. Und ja, zieht da aufs Land für zwei Wochen raus und will da eigentlich nur eine gute Zeit verbringen. Aber komischerweise trifft sie dann auf dem Land, da wo sie eigentlich sich ausruhen will, auf alles andere als Erholung. Und zwar auf sehr, sehr sonderbare, teilweise übergriffige und letztlich auch gefährliche Männer. Und so viel mehr habe ich mir nicht zusammenreimen können, um das ein bisschen zusammenzufassen. Würdest du noch was hinzufügen, Flo? Nein, glaube, das passt schon. Passt schon so. Das ist okay. Ja, glaube, ich komme an den Fall raus. Ja. Ich finde an die Story ist nicht so groß, nee, gar und kompliziert. Nicht. Und, genau, ja. es wird nicht so, jetzt so viel komplexer plötzlich, aber mal, ich wollte jetzt nur nicht alles verraten, was. Also es passieren schon Sachen, aber das sind eher bildliche Sachen, als dass es jetzt klassisch in der Dramaturgie, okay, und dann gehen sie dahin und dann kommt das und das und so. Also es ist auch alles sehr, ein sehr kleiner Film, also man merkt auch ein Stück weit, ist immer die Frage, ist das wegen Corona so passiert, weil der definitiv schon während der Covid-Zeit gemacht wurde, dieser Film. Und wahrscheinlich war der immer so geplant, aber es bietet sich natürlich auch noch an, das Corona-Setting, weil es ist ein sehr kleiner Film. Also es spielt alles in diesem kleinen Dorf und wir haben wenig Locations. Das meiste ist in diesem Haus. Es gibt ein, zwei Szenen außerhalb des Hauses. Aber ansonsten ist Harper, die Hauptfigur, die Frau, einfach meistens in diesem Haus und ja, hat immer mal wieder mit sonderbaren Leuten zu tun, die scheinbar in diesem kleinen Dorf da irgendwo wohnen. Und ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was du jetzt dazu sagst. Also ich war auf jeden Fall begeistert schon mal von den Darstellern. Das war für mich so der erste große Pluspunkt. Das war auch was, womit ich vorher gerechnet habe, weil eben Jesse Buckley, habe ich jetzt auch schon in den letzten paar Podcasts, ich glaube, wir haben auch im Jahrespodcast mal über sie geredet, weil also die ist für mich relativ neu. Sie macht es eigentlich jetzt schon eine Zeit lang, aber ich habe sie jetzt erst so wahrgenommen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt erst so richtig groß rauskommt in ihren letzten paar Rollen. Und eben zum einen haben wir, glaube ich, das war ja schon, ist das vorletztes Jahr schon gewesen oder war das noch? Das war schon letztes Jahr. I'm Thinking of Ending Things. Genau. War halt ein ganz, ganz stranger Film von Charlie Kaufman, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Haben wir auch im Best-of besprochen des Jahres. Und The Lost Daughter habe ich tatsächlich nicht bei uns im Best-of besprochen. Das habe ich nämlich vergessen damals. Da haben wir nämlich zu dritt ja mit Dalma zusammen die Folge aufgenommen. Und ich habe The Lost Daughter aufgeschrieben und habe ihn nicht genannt und habe das dann an die Folge noch drangehängt, habe das noch so vorne dran geklebt, dass ich den auch empfehlen wollte, ich glaube beim zweiten Teil. Ach, das da war ist sie ja auch dieser Maggie Gyllenhaal-Film, oder? Genau, genau. Okay. Sie spielt auch gar nicht die primäre Hauptrolle, sondern sie kommt eher nur in Rückblenden vor, sie ist ein kleinerer Teil in diesem Film, aber sie ist halt immer so unglaublich gut. Und was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist, dass Jesse Buckley vor allem so gut darin ist, traumatisierte oder auch sehr depressive, aber doch irgendwie starke Frauen zu spielen. Und das ist hier halt auch wieder parademäßig, wie für sie gemacht, diese Rolle. Also alles, was wir über ihren Charakter lernen, ist wirklich so, als hätte jemand gesagt, ja, also ich hätte gern Jesse Buckley in meinem Film. Was kann Jesse Buckley sehr, sehr gut? Oder was hat sie schon bewiesen, was sie gut kann? Ja, okay, gut. Also perfekte Schauspielerin dafür. Und ansonsten haben wir auch nicht so viele Leute, die da mitspielen. Eigentlich der große Gegenpart noch ist Rory Kinnear. Man kennt, also vom Namen her kannte ich ihn auch gar nicht, muss ich sagen, ich habe einfach den Namen nicht auf dem Schirm gehabt, aber wenn man das Gesicht sieht, denkt man sich die ganze Zeit, okay, ich habe den doch schon mal irgendwo gesehen und ja, ihr habt ihn wahrscheinlich alle gesehen, wenn ihr irgendeinen der Daniel Craig Bond-Filme gesehen habt, da ist er nämlich so der Assistent von M, von Judi Dench's ja, Figur, der Boss von James Bond und er ist so der Assistent, der immer nur so ein paar nette One-Liner hat und so im Hintergrund agieren darf. Und daher kennt man ihn, glaube ich, primär. Er hat auch schon viele Sachen gemacht, aber das würde ich sagen, ist so seine große, populäre oder bekannte Rolle, würde ich jetzt mal feststellen. Oder kennst du irgendwen aus den Leuten, von den Leuten aus anderen Zusammenhängen noch? Ich kenne nur noch Jesse Buckley aus Chernobyl noch. Ja, stimmt, genau. Da habe ich sie gar nicht, das war, glaube ich, das Erste, was ich gesehen habe, aber ich wusste noch nicht, wer sie ist, weil sie genau. Ja, aber man muss echt sagen, die hat immer echt Pech in ihren Rollen mit den Ehemännern, das ist echt schlimm. Stimmt, oder? Es ist schon irgendwie weird, dass ich also das jeden einzelnen Film durchziehe. Oder Serie, wo ich jetzt gesehen habe, ja, haben sie ein bisschen Pech gehabt. Also ich habe Lost Daughter jetzt nicht gesehen tatsächlich, also das konnte ich nicht einschätzen, aber der Rest. Na, da hat es nichts mit dem Ehemann zu tun, aber da ist auch auf jeden Fall, okay. Sie ist nicht glücklich, nein. Ja. Nee, aber okay, also ich dachte eben, ich war mir jetzt nicht sicher, ob du da noch einen ganz anderen Zusammenhang hast, aber ich gucke immer vorher nach und schaue dann nochmal, also bei Jesse Buckley musste ich nicht nachschauen, weil das alles so neu ist, was ich gerade genannt habe, das hat sie alles gerade erst in den letzten 2-3 Jahren gemacht, aber Rory Kinnear war so jemand, wo ich dachte, also ich kenne ihn aus den Bond-Filmen, aber wahrscheinlich entgeht mir irgendwas ganz Tolles und es kann auch sein, er hat eine längere Filmografie. Aber das war das Einzige, was mir entgegenstarb. Ich habe tatsächlich überhaupt nicht Kind davor. Also der ist mir nie aufgefallen, auch bei den Bond-Filmen tatsächlich nicht. Aber ich war wirklich begeistert jetzt von ihm. Also das war echt cool. Ja, absolut. Also die beiden schenken sich nichts. Ja, also, ja, sie spielen sehr, sehr, sehr unterschiedliche Rollen, aber beide sehr, sehr gut. Und ja, das war für mich einfach das erste große Highlight, einfach wie gut diese beiden. Also weil gerade wenn du nicht so viele Schauspieler hast in dem Film, sagen wir mal, bleiben wir mal bei Schauspielern, nicht bei Charakteren, dann ist es halt sehr, also dann steht und fällt da umso mehr mit denen. So in einem Film, wo, so in einem Christopher Nolan-Film, wo halt irgendwie 15 Leute mitspielen, ja, wenn dann einer mal ein bisschen hinkt, ist ja egal, der hat ja genau wie alle anderen auch nur 10 Minuten Screentime insgesamt, so, dann ist das nicht so schlimm. Aber hier wäre es halt fatal, wenn du hier nicht die genau richtigen Leute für diese Rollen hast. Ja, also ich habe teilweise echt Gänsehautmomente gehabt, vor allem bei Jesse Buckley, wo so emotionale Ausbrüche dann waren. Also da habe ich wirklich Gänsehaut, öfters gehört und auch bei Rory Kinnear, spricht man aus, genau. Ja, Kann man das sagen, welche Rolle er hat? Ja, genau, also das ist eh, also was man, glaube ich, also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass er der Typ ist, der ihr das Ferienhaus vermietet. Ne? Ja. Das ist ja, genau, also ihm gehört das Haus scheinbar und wir treffen ihn also in den ersten 5 Minuten auch, wie sie da hinfährt und er ist auf jeden Fall ihr Vermieter für dieses Ferienhaus und ja, wie würdest du ihn beschreiben? So, er ist so ein bisschen so ein leicht trotteliger, aber eigentlich, er versucht recht nett zu sein, aber er ist auch so ein bisschen, Er ist halt so ein Eigenbrötler. Ich glaube, sie sagt, was sagt sie nochmal über ihn? Irgendwie, dass er, he's very, very country oder so. Ja, genau. Also, er ist halt so ein bisschen eigen oder so. Eigentlich schon irgendwie ganz lieb. So. Er versucht das ein bisschen witzig zu sein am Anfang. Ja, genau, aber halt so klassisch dieses, wo du, also ich finde es immer schwierig, wenn Leute, ich finde, das fangen sie super ein, wenn Leute versuchen, witzig zu sein, aber noch nicht so wirklich wissen, was ist denn die Humorfarbe von ja, gegenüber. Genau, richtig. Ja. Und er halt einfach voll reinbrescht. So. Ich glaube, ganz am Anfang isst sie einen Apfel aus dem Garten und dann kommt sie ins Haus und er so, hey, wie ist das, ein Apfel aus dem Garten? Und sie so, ja. Boah, also das ist eine verbotene Frucht, die sollten sie nicht essen. So ganz ernst. Und du denkst so, oh fuck, okay. Und dann ist so, oh, das ist ein Witz. Also klassisch sowas, das würdest du halt im echten Leben nicht machen, wenn du noch nicht weißt, checkt der andere, wie ich das meine, checkt der meinen Sarkasmus oder was auch immer. Und er ist halt so klassisch so ein Typ, der das nicht checkt, glaube ich, in seiner Umgebung. Ja. Er rafft es nicht, wie er wirkt und wie man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen zurücknehmen muss gegenüber anderen Leuten. Ja. Ja, ich merke schon, es ist schwierig, irgendwas zu sagen über den Film, ohne zu spoilern. Vielleicht können wir noch ein bisschen was zum Genre sagen, für Leute, die jetzt denken, ah, irgendwie klingt das interessant, so die Frau da irgendwie auf dem Land und keine Ahnung, scheinbar sind da dann schon gefährliche Leute, ist das jetzt eher so ein Thriller oder sowas? Also es ist schon, würde ich sagen, rein visuell irgendwo im Horrorelement, im Horrorgenre drin. Also es wird sehr blutig auch, das kann ich, glaube ich, auch ganz klar sagen, das ist auch... Ich glaube, das ist einfach, in dem Fall muss man das vorwegnehmen, weil nicht, dass Leute sich diesen Film anschauen und dann schockiert sind oder das nicht. Also ich finde, da ist es schon wichtig, diese Triggerwarnung vorher zu geben. Das ist schon ein sehr grotesker Film und er hat teilweise dann sehr, sehr heftige Szenen. Also nicht in der Masse, aber es gibt da nur ein, zwei wenige Stellen eigentlich. Aber die sind so extrem und so grafisch und so detailliert auch gezeigt tatsächlich, wirklich mit Nahaufnahmen, wo man sagen muss, okay, das ist vielleicht nicht für jeden was. Vielleicht gibt es Leute, die da empfindlich sind und sagen, boah, nee, da wird mir schlecht oder so. Also hier gibt es schon solche Szenen, wo ich sagen würde, ich würde es verstehen, wenn einem schlecht wird, weil es ist schon sehr heftig. Ich weiß, es ist immer noch sehr unzusammenhängend, man weiß immer noch nicht so wirklich, wann und warum passieren solche Sachen, aber das kann man, glaube ich, schon noch vorher sagen. Aber ansonsten, also wenn du nicht irgendwas hinzuzufügen hast zum Film generell, vielleicht so mal so ein kurzes, ganz knappes Fazit, mochtest du den Film generell oder warst du eher so, ja, keine Ahnung, weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann. Doch, also ich habe ihn richtig gut gefunden, tatsächlich. Also ich habe ihn vom Trailer her schon echt toll gefunden und habe tatsächlich auch nicht erwartet, wie extrem er dann am Schluss wird. Das hat mich ziemlich überrascht, weil er halt wirklich sehr extrem geworden ist dann am Schluss. Meiner Meinung nach, vielleicht ein bisschen zu extrem sogar. Ja, schon. Ja. Das ist schon, also wer mit Namen was anfangen kann, also David Cronenberg kann man hier, finde ich, schon zurecht nennen. Ja. Also am Ende wird es wirklich, ja, also grotesk, glaube ich, ist das beste Wort. Das stimmt auf alle Fälle. Aber mir hat das sehr taugt, vor allem, ich bin ja ein großer Folkhorror-Enthusiast und man könnte, glaube ich, den Film schon in diese Genre reinstecken. Und britischer Folkhorror hat einfach immer so eine eigene Atmosphäre und wie hier Garland da diese Atmosphäre kreiert, ist halt wieder richtig geil. Vor allem die erste Hälfte, wo sie so alleine auf dem Haus, in dem Haus ist und dann diese Anspannung im Hintergrund, teilweise wortwörtlich im Hintergrund, ist sehr, sehr cool gemacht. Weil es ist gruselig, nicht so auf eine Jumpscare-Weise, sondern eben auf so eine unangenehme Art und Weise, die so, oh Gott, mäßig ist. Und man fühlt das so richtig mit irgendwie. Und das habe ich richtig gefallen. Was ich auch noch richtig stark gefunden habe, war der Soundtrack, der hier richtig toll eingesetzt wurde. Genau, die Musik ist von Geoff Barrow und Ben Salisbury. Beides Namen, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Aber ich habe nachgeschaut. Das sind beides Leute, die auch schon... Vielleicht? Was? Haben die Enemy gemacht? Kann das sein? Ist mir jetzt nicht aufgeploppt. Sie haben auf jeden Fall beide die ersten Alex Garland-Sachen auch schon mit. Waren sie auch schon mit dabei. Sie haben bei Ex Machina und auch bei Annihilation den Soundtrack mitgemacht. Und generell ist das hier so seine Stammcrew scheinbar, weil auch der Kameramann, weil ich finde auch die Bilder sehr, sehr schön in dem Film. Mhm. Also auch dann, auch wenn es sehr grotesk irgendwann wird, aber vor allem, wie du sagst, diese erste Hilfe, gerade diese Atmosphäre, die eingefangen wird, auch diese Einsamkeit zu zeigen von ihr. Eigentlich ist sie in einer schönen Umgebung, alles ist grün und so und trotzdem fühlt sich alles unangenehm an und ja, man fühlt sich selber auch unwohl. Und ja, das hängt auf jeden Fall auch mit den Bildern zusammen. Kameramann ist hier Rob Hardy. Auch wieder ein Name, den ich jetzt nicht super auf dem Schirm habe, aber auch er hat die ersten beiden Filme von Garland schon inszeniert. Ex Machina und Annihilation. Und was bei ihm auch noch wirklich ein witziges Ding auf seiner Vita war, Mission Impossible Fallout. Man kann sagen, was man will zu den Mission Impossible Filmen, aber sie sehen vor allem toll aus. Also auch hier braucht es einfach einen Kameramann, der dem gut gerecht wird. Und ja, dementsprechend hat er hier einfach seine gute Stammcrew, die aber eben, mit denen er einfach eingespielt ist. Und deswegen ist wahrscheinlich auch alles auf so einem hohen Niveau und alles passt auch so gut zusammen. Also das sind hier Leute, die wissen, wie der andere arbeitet und worauf es hinausläuft am Ende. Cool. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, machen hier wir einen klaren Spoiler-Cut. Ich kann auch noch sagen, ich mochte den Film auch sehr gerne. Ich glaube, ich bin nicht ganz so auf demselben Level wie du, aber ich mag ihn schon auch sehr gerne. Und ich bin gespannt, ob du mich nicht sogar davon überzeugst, dass ich ihn noch mehr mögen kann. Weil für mich gab es einfach ein, zwei Stellen, wo ich einfach nach dem Kino nicht sicher war, wie finde ich das jetzt eigentlich? Das passiert mir eigentlich nicht mehr so oft, dass ich nach einem Film nicht weiß, ob ich das jetzt alles mochte oder nicht. Das ist eigentlich relativ selten. Ich glaube, das letzte Mal, dass mir das so ging, war tatsächlich ein Cronenberg-Film, Cosmopolis, mit Robert Pattinson. Und das war auch ein Film, wo ich danach mir dachte, ich bin nicht sicher, ob das komplett bescheuert war gerade oder genial. Ja. Ganz so ist es hier nicht. Hier konnte ich schon mehr mit anfangen. Bei Cosmopolis war ich komplett verloren irgendwann. Aber auch hier gab es ein, zwei Sachen einfach oder zwei, drei konkrete Elemente in der Erzählung, in der Art, wie es inszeniert ist, wo ich mir nicht sicher war. Eben, ist das wirklich, wirklich gut? Oder ist es ein bisschen zu stumpf für meinen Geschmack? Und ich kann es immer noch nicht ganz sicher sagen. Vielleicht wirst du mich im Laufe dieser Review jetzt endgültig überzeugen. Bin sehr gespannt. Mal schauen. Aber ja, deswegen Spoiler-Warning für alle, die jetzt Bock auf den Film haben. Wie gesagt, er ist auf jeden Fall im Horror-Genre. Er ist aber nicht irgendwie, eben wie du gesagt hast, er hat nicht 1000 Jumpscares oder sonst was. Hat er, glaube ich, gar nicht. Hat er überhaupt Jumpscares? Im traditionellen Sinne gar nicht, würde ich sagen. Also immer alles, was passiert, ist einem klar als Zuschauer vor. Man wird nicht einfach nur aus dem Sitz gerissen mit einem lauten Geräusch oder so einem Blödsinn. Schauspieler sind toll und so, also ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen, aber wie gesagt, wer zart beseitet ist und man muss nicht super zart beseitet sein, wie du auch sagst, er ist schon sehr heftig am Ende und auch, ich fand auch, dass ich bin noch nicht sicher, ob das eben sein musste in der Heftigkeit, wie es da war. Und ja, aber wir reden jetzt mal drüber, würde ich sagen. Ja. Spoiler Warning. Ja, also Jetzt ist so der Knoten gelöst. Was ist so das Erste, wo du sagst, da müssen wir mal drüber reden, jetzt wo wir einfach mal alles. Sollen wir erst noch ein bisschen entpacken, was denn noch passiert in dem Film? Weil manchmal gibt es auch Leute, die hören sich das trotzdem an, auch wenn sie den Film nicht angucken. Vielleicht muss man noch ein bisschen erklären, was denn letzten Endes los ist in dem Film. Ja, gern. Mach du die Zukunft, glaube ich, besser wie ich. Okay. Also gut, also wie gesagt, ihr wisst jetzt, Harper ist in diesem Landhaus und will da eigentlich nur entspannen. Und wir kriegen relativ schnell, eigentlich das kriegt man, glaube ich, in der ersten halben Stunde wird das komplett durch Flashbacks zu Ende erzählt. Und eigentlich ist es schon mit dem ersten Flashback, hatte ich schon so eine Ahnung und dachte mir schon, es geht wahrscheinlich in die Richtung, weil man sie schon mit diesen Nasenbluten sieht. Und ja, letzten Endes kommt also raus, Harpers Mann hat sich vielleicht umgebracht, ist vielleicht auch nur gestürzt, man weiß es nicht genau. Nachdem es einen heftigen Streit zwischen den beiden gibt, in dem sie ihm auch sagt, sie möchte sich von ihm trennen. Und er auf eine sehr, sehr, sehr toxische Art und Weise versucht, an dieser Beziehung festzuhalten, indem er einfach sagt, hey, du, also wenn du dich von mir trennst, dann bringe ich mich um. Und du musst damit leben. Du bist nämlich schuld daran, wenn ich mich umbringe. Also wirklich auf der Art und Weise, auf dem Level wird argumentiert, also toxisch ist da wahrscheinlich noch zu kurz gegriffen. Es kommt dann auch noch zu körperlicher Gewalt, sie schmeißt ihn dann aus der Wohnung und dann letzten Endes lässt der Film auch offen, ob er sich dann über den Balkon wieder Zugang zur Wohnung verschaffen wollte oder ob er tatsächlich einfach sich umbringen wollte. Jedenfalls stirbt er. Auch das sehen wir in sehr heftigem Detail, also wieder seinen Körper, wie sie seinen Körper dann ein paar Stockwerke tiefer wieder auffindet. Sehr heftig zugerichtet mit einem gebrochenen Knöchel und der Arm an so einem klassischen englischen Eisenzaungitter komplett aufgeschlitzt und da sind schon viele Nahaufnahmen auch dabei, wo man sagt, boah, also zu dem Zeitpunkt vor allem wusste ich noch nicht, was genau soll das? Also wieso sehen wir das in einem solchen Detailgrad? Und das hat sich für mich dann später erschlossen, weil, jetzt kommt eigentlich der eigentlich große Twist der ganzen Sache. Wir haben ja auch nur zwei Schauspieler vorgestellt, Jessie Buckley als die Protagonistin. Und Rory Kinnear spielt nicht nur den Vermieter des Landhauses, sondern er spielt alle anderen männlichen Rollen in diesem Film, abseits von ihrem Ehemann. Und das ist das eigentlich weird an dem Film, denn Jesse Buckleys Figur, Harper, kommentiert das nicht. Für sie ist das scheinbar nicht ersichtlich, beziehungsweise das Ganze ist eine Metapher, weil sie trifft den Vermieter, dann trifft sie einen Polizisten, dann trifft sie einen verrückten Mann im Wald, der komplett nackt ist. Sie trifft einen, keine Ahnung, 16-, 17-Jährigen vielleicht sogar noch jünger eigentlich, Der hat auch das Gesicht von Rory Kinnear sehr weird CGI-mäßig draufgepackt. Also alle Männer, die vorkommen in diesem Dorf, sind derselbe Mann, optisch. Also es ist eindeutig derselbe Schauspieler und es wird aber nie im Film angesprochen und sie reagiert auch nie drauf. Sie findet es auch, also ihre Figur nimmt das eindeutig nicht so wahr. Das ist eindeutig was, was man mit uns kommuniziert als Zuschauer, aber nicht mit ihr. Also deswegen, da merkt man auch recht schnell, der Film arbeitet auf jeden Fall auch mit Metaphern und mit Symbolen und alles ist vielleicht ein bisschen abstrakter als eine traditionelle Horrorerzählung. Das ist, glaube ich, da relativ schnell dann klar. Ja, genau, das ist eigentlich das eigentlich Horrormäßige dann daran, dass man sich schon fragt, wieso sehen die alle gleich aus, auch wenn sie das gar nicht ja selber ja anerkennt oder erkennt. Und letzten Endes ja ist ja Rory Kinnears Figur dann, also ich weiß gar nicht mal, wie der Vermieter heißt, muss ich sagen. Die Namen sind mir ein bisschen entfallen dann von den ganzen männlichen Figuren. Ich weiß gar nicht, ob sie alle Namen haben, aber er spielt auch mal einen Vikar, einen Priester. Mhm. Und letzten Endes sind die irgendwie, das ist jetzt mal eine ganz grobe Interpretation von meiner Seite, irgendwie sind die alle ein und dasselbe. Und sie, also sobald sie einen verletzt, haben alle anderen Versionen davon auch diese Verletzung. Und das ist natürlich alles am Ende des Films, wo man dann sieht, okay, irgendwie ist er eine Art monströses Wesen und er bringt die verschiedenen Versionen von sich selbst immer wieder auf die Welt, ob es nun die Vermieterversion ist oder den Priester oder dieses Kind, das da irgendwie rumläuft. Es ist super, super weird am Ende und es sieht auch sehr, sehr abgefuckt aus, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, diese Geburtsszenen, die ich gerade beschrieben habe, die werden nicht zu knapp gezeigt. Ja. Also es ist wirklich so, dass seine Figur gegen Ende des Films sich auf den Boden legt und wir eine Nahaufnahme zwischen seine Beine bekommen, wie eine weitere Version von ihm aus ihm herausschlüpft. Und es hört aus der Version auf. Wieder. Ja, es hört eben, es ist wie so eine, wie heißen diese russischen Puppen, diese, die man so ineinander stapeln kann. Matroschka. Genau, irgendwie so. Und genau so ist das im Grunde. Er ist eine Matroschka und immer wieder kommt eine andere Version zum Vorschein, wenn man eine wegpackt. Und das alles ist halt eben dementsprechend sehr, sehr aufgeladen mit Message und mit Interpretation sicher. Und ich glaube, allein schon aufgrund des simplen Titels kann man ja vielleicht schon annehmen, jetzt ganz grob gesagt, okay, der Film heißt einfach nur Men und alle männlichen Figuren, die wir in diesem Film sehen, haben alle irgendwo auf eine unterschiedliche Art und Weise etwas definitiv Negatives an sich, um das jetzt mal seicht auszudrücken. Selbst der Vermieter, würde ich sagen, hat Züge an sich, wo ich sage, es ist nicht so sympathisch irgendwie. Auch wenn er noch so der netteste von allen ist, aber auch dieses leicht Übergriffige im Sinne von, hey, als sie in den Pub kommt, verweigert er ihr zu bezahlen. Und das kennt man, glaube ich, aus dem echten Leben auch. So dieses, nee, ich zahle, du auf keinen Fall, ich lade dich ein. Aber bei ihm ist es wirklich auf so einem Level, dass er dem Barkeeper dann sagt, hey, also du nimmst ihr Geld nicht an, ne? Und er so, ja, was auch immer du sagst. Und das kann man als nett oder als oldschool-ritterlich vielleicht auch bezeichnen. Ich fand es einfach unangenehm, weil es einfach immer wieder so Stellen gibt. Wie mit dem Gepäck auch so. Er verweigert auch, dass sie hilft mit dem Gepäck reintragen. Dann trägt das rein, aber beschwert sich dann indirekt doch so ein bisschen, dass es ja doch schwer war und er hätte doch ihre Hilfe annehmen sollen. Und so ist, ich finde selbst der Vermieter ist wirklich der harmloseste bei weitem, aber auch der ist irgendwo ein bisschen unangenehm, weil er immer noch so Stereotype versucht zu erfüllen. Ja, genau. Und so glaubt, ich muss jetzt so und so sein, weil ich bin ja der Mann in dieser Konstellation. Ja. Ihr gegenüber ist eine Frau, er spricht sie auch direkt darauf an, wo denn ihr Ehemann sei, an ihrem Namen, eben an dem Mrs. Erkennt man ja, dass sie eindeutig verheiratet ist. Wo ist denn der Mann? Versteht er gar nicht, dass der nicht da ist? Und so dieses, ja, also er kann sich nur sozial mit ihr normal umgeben, solange das alles in so Musterfüllen passt. Mhm. Solange klar ist, wer ist hier der Beschützer und wer ist der Helfer und was nicht alles. Und sie ist auf jeden Fall immer die Frau, die sich nicht helfen kann, so ein bisschen. Aber er meint es ja alles gut, aber trotzdem ist es da, auf jeden Fall. Ich hab das so lustig gefunden, die Szene, wo er versucht, die ganzen Gepäckstücke reinzutragen auf einmal. Da gibt es ja diesen blöden Spruch, so irgendwie ein Mann muss es auf einen Stoß quasi schaffen, das alles zu tragen. Ja, das habe ich auch gedacht. Wie geil ist das nochmal? Und das habe ich ganz lustig gefunden. Aber ich finde es interessant, wie Garland da diese toxische Männlichkeit oder diese teilweise indirekte toxische Männlichkeit da so herzeigt, genau wie du schon gesagt hast, mit diesem darauf bestehen, dass man zahlt und so Kleinigkeiten nur, die wo vielleicht einem im ersten Moment nicht so bewusst sind, dass die unangenehm sein könnten, zeigt er hier ziemlich unangenehm. Und deshalb vor allem, weil die beiden Personen sich nicht so gut kennen. Weil sie ja nicht, wenn die sich jetzt seit Jahren kennen, ich kenne das auch so von meinem Dad, wenn der dann, das hat dann nicht mal was mit Frauen zu tun, sondern das ist sogar, wenn sein eigener Bruder dabei ist. Das sind dann beides Männer, die über 60 sind und dann wird diskutiert, wer zahlen darf. So von wegen, also so auch dieser selbe Blödsinn, unabhängig vom Geschlecht, aber das zumindest denkt man so, okay, die kennen sich halt ewig lang und irgendwie will jeder den anderen irgendwie gern einladen. Dann ist es vielleicht nochmal was anderes, wenn man sich gut kennt, aber hier ist es ja wirklich, sie ist da wirklich nur Gast in diesem Dorf und mietet halt sein Ferienhaus und trotzdem ist er die ganze Zeit so flirty, würde ich es eben gar nicht nennen. So. Ja, aber es ist halt auf diese Art und Weise schon unangenehm, weil er was für sie macht. So, und dann... Was sie nicht will auch vor allem, ja, genau, was sie nie in Anspruch nimmt und sogar sagt, nee, danke, passt schon. Richtig, und dann hat er ihr quasi einen Gefallen getan und man weiß irgendwie unterbewusst, okay, man ist dem anderen was schuldig, obwohl man eigentlich dem anderen nicht schuldig sein müsste. So, ja. Das sind so unterbewusste Sachen, die wo da vorgehen. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Ja. Ja. Also heute im Film. Ja, so ist nicht cool, aber wie es macht, wie es darstellt. Nee, eben. Ja, und der ganze Film durch seine verschiedenen männlichen Figuren dann, die eben alle vom selben Schauspieler gespielt werden, was ja, also da würde ich als allererstes mal gern von dir wissen, siehst, wie du das siehst. Weil, also meine Version davon, und das ist das, wo ich ein bisschen mit dem Film auch hadere, weil ich manchmal mir denke, manche Sachen könnten vielleicht subtiler erzählt werden, aber muss es eigentlich subtiler erzählt werden, wo ich mir selber nicht sicher bin. Warum will ich eigentlich, dass es intelligenter ist, als es sein muss? Aber der Film, durch sein grundsätzliches Thema und dadurch, dass alle männlichen Figuren hier negativ oder problematisch behandelt werden, ist definitiv ein Film, der sich für mich einreiht in einige Filme der letzten Jahre, die irgendwo MeToo aufgreifen und in irgendeiner Form jetzt mal darüber diskutieren, hey, Frauen- und Männerbilder, so ein bisschen, lass mal darüber reden, lass mal da ein bisschen... Ja, lass das mal in Kunst aufarbeiten. Und dann gibt es halt sehr direkte Filme wie Bombshell, letztes oder vorletztes Jahr, wo es halt einfach um konkrete historische historisches Ereignis geht, wo eben sexuelle Übergriffe stattgefunden haben. Punkt. Und dann gibt es Sachen, wo es ein bisschen interpretativer wird oder fiktional natürlich auch, bei Promising Young Woman, wo das alles so, wo es eindeutig auch darum geht, dass Männer sich problematisch verhalten im Alltag und dass es unterschiedliche problematische Archetypen von Männern fast schon gibt, aber allesamt sind sie irgendwo problematisch auf unterschiedliche Art und Weise. Aber da ist es auch immer noch sehr in die Realität gepackt. Und das, was ich hier natürlich irgendwo interessant finde, dass jetzt jemand tatsächlich mal sagt, ich will auch darüber reden, aber ich mach's mal nicht so on the nose. So. Also wir nehmen das Horrorgenre, um darüber zu reden und nicht das Horrorgenre im klassischen Sinne, dass er jetzt einfach nur, man könnte ja auch einfach nur einen Serienkiller machen oder was auch immer, der halt gern Frauen umbringt und könnte immer noch darüber reden, wie toxisch der Typ ist. Garland dreht das ja völlig auf die 12 und sagt, hey, das ist irgendwie erstens mal schon mal alles derselbe Schauspieler. Ist da die Message einfach nur, alle Männer sind das Gleiche, alle Männer sind gleich und haben, alle Männer haben irgendwo einen Schaden oder sowas. Ist das die Message? Aber ist das nicht vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen? Beziehungsweise könnte man das vielleicht ein bisschen, also das Coole ist, er sagt es ja nicht 1:1. Aber ich frage mich dann, ist das alles, was er damit sagen will? Wie hast du das gesehen mit dieser Idee, dass Rory Kinnear alle männlichen Figuren spielt? Ja, da muss man, glaube ich, so ein bisschen den Elefanten im Rahmen ansprechen, nämlich ein Teil des, wo auch sehr oft vorkommt, nämlich diese Green Man, der auch in der Kirche drin ist als Symbol und eben dann dieser nackte Mann letztendlich auch am Schluss dieser Green Man wird. Genau, das ist so, also du erklärst sicher gleich eh, weil ich war da auch überhaupt nicht drin, ich habe das jetzt nur, nachdem du es gestern erzählt hast, ein bisschen nachgelesen, also in der Kirche ist das so ein Altar und da ist so ein Steingesicht drauf, von einem männliches Gesicht oder so mit so Blättern oder sowas in der Art. Genau, also das macht es letztendlich eben zum Folkhorror, weil dieser Green Man ist eben so eine mythologische Gestalt, man kennt es eben vor allem in Großbritannien oder eben auch in Frankreich, sieht man diesen Green Man öfters eben in Kirchen, über Türen oder eben in Ecken, so als Zierde. Wer es jetzt nicht kennt, eben so ein Mann, also ein männliches Gesicht mit so einem Blätter außenrum, mit so einer Blattmaske. Ursprünglich kommt es, man munkelt, aus dem Heidentum. Und wurde dann eben christianisiert und dann eben in Kirchen eingebaut, etc. Man kennt es tatsächlich auch aus Filmen, beispielsweise aus The Wicker Man. Ist nämlich Sergeant Howie, in der ersten Nacht im Green Man Inn, in dem Pub. Ach, guck mal, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, genau. Ich meine, für den Film bist du natürlich der Experte, keine Frage. Für alle, die es nicht wissen, also Flo hat darüber eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, aber dementsprechend, wow, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Doch. Green Man Inn, okay. dieses Symbol des Green Mans ist nämlich in England ziemlich vertreten. Also es gibt hier dort tatsächlich ziemlich viele Pubs und keine Ahnung, irgendwie auch Hostels etc., die eben diesen grünen Mann als Symbol benutzen, einfach so. Deswegen ist der sehr populär in England als Symbol. Letztendlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, geht es aufs Heidentum zurück und spiegelt Wiedergeburt wieder. Also Wiedergeburt, Leben und Tod, Frühling, etc. Man kann auch als Gestalt des sogenannten wilden Mannes sehen. Das ist, wilder Mann ist quasi auch so eine mythologische Figur, die in ganz Europa dargestellt wird, in verschiedenen Formen, und auch als grüner Mann konnte es eben dargestellt werden und konnte so die unberechenbare Natur oder die unzähmbare Natur des Menschen irgendwie darstellen, genau. Also man hat hier verschiedene Interpretationen, aber wahrscheinlich, glaube ich, benutzt Scarlett hier so als diese Renewal- oder Rebirth-Aspekt, der wohl letztendlich dann auch ziemlich deutlich dargestellt wird. und von dem her denke ich, und das finde ich eigentlich ganz cool, man kann natürlich den Film irgendwie vorwerfen, dass er sehr plakativ umgeht, so jeder Mann ist dasselbe und der Titel ist auch noch Man und dann wird es dargestellt, aber ich finde es eigentlich ganz smart, wie er hier eben diese Folklore benutzt von diesem ersten Mann, mehr oder weniger, diese Green Man, da hat man, der erste Mann hat man Anspielung auch mit diesem Baum, mit diesem Apfelbaum, mit Adam letztendlich, und dieser erste Mann, aus diesem ersten Mann entstehen ja die anderen Männer in dem Film, und jeder ist irgendwie toxisch und das wird von dem einen Mann zu dem anderen übertragen. So, ja. Man konnte es dann so lesen, habe ich ja irgendwo in einem Interview, glaube ich, gesehen, oder irgendwo habe ich es auf alle Fälle gelesen, dass diese toxischen Traits von einer Generation zur nächsten übertragen werden können. Ja. Genau. Ja. Das ist so zur Interpretation. Was ich auch gelesen habe vom Schauspieler von diesen Männern tatsächlich, ist eine Interpretation, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Da geht es nämlich um Trauma. Das ist quasi so ein traumatisches Erlebnis in vielen verschiedenen Formen einem begegnet oder durch viele verschiedene Formen irgendwie einen triggern kann, aber letztendlich immer dasselbe Trauma dahinter steht und man muss am Schluss irgendwie lernen, mit diesem Trauma umzugehen. Und das finde ich ja interessante Interpretation des Ganzen. Das finde ich auch sehr greifbar. Also was ich jetzt noch spannend fand, vor allem bei dem grünen Mann, wo du gesagt hast, so, dass der so eine Naturgewalt ist. Das heißt, auch da ist natürlich die Frage, will Garland damit sagen, weil eben der Green Man eben auch einer von diesen eindeutig bösen Männern ist. Also bei dem äußert sich das halt am allerdirektesten, weil er stalkt sie, er verfolgt sie. Dadurch, dass er auch nackt ist, hat er auch so was Offensives, also also es gehen sofort die Implikationen los, will der sie vergewaltigen, keine Ahnung, warum ist er nackt so, das ist einfach so, da gehen halt einfach so ein paar Alarmglocken automatisch an, weil das Ganze halt zu dem Zeitpunkt noch sehr in der realen Welt zu spielen scheint und deswegen ist es halt auch unangenehm. Aber gerade weil du sagst, so der grüne Mann ist so ein Bild für Naturgewalt, was Ursprüngliches, weil zuerst habe ich gedacht, dieses Reproduzierbare ist für mich eigentlich schwer auf einen Mann zu beziehen, weil das wäre ja mythologisch klassisch auf die Frau bezogen, dieses Dinge gebären, Dinge auf die Welt zu bringen. Mhm. Erstmal kein klassisch männlicher Trait, würde ich sagen. Ja, aber das setzt er ja auch irgendwo um. Nämlich auf der anderen Seite des Steines ist nämlich auch eine Symbolik zu sehen. Die habe ich davor nicht gekannt tatsächlich. Diese Sheila Nagilka heißt es. Das kommt auch öfters eben vor allem auch in Frankreich und in England vor als Zeichen. Das ist so eine Frauenperson, die ihre Vulva präsentiert. Und das ist ein Fruchtbarkeitssymbol tatsächlich. Und man merkt eben, weil er reproduziert sich ja selbst in gewisser Art und Weise, dass eben daraus nichts Gutes werden kann. Ja, genau. Also vor allem, wie gesagt, dieses Naturgewalt-Ding ist halt interessant, darüber nachzudenken. Will Garland damit sagen, dass die Natur des Mannes immer irgendwie scheinbar was Negatives ist? Also so wie wir das in der heutigen Zeit wahrnehmen. Wie du sagst, auch das würde halt gut passen zu diesem generationenübergreifenden. Man hat auch eine Beispielszene, wo das eigentlich ganz gut rüberkommt. Harper, also unsere Hauptfigur, ist in der Kirche im Dorf, hat da auch einen ziemlichen Zusammenbruch, da kommt das Trauma mit dem Tod ihres Mannes nochmal sehr hoch. Und dann geht sie raus und am Rand von der Kirche auf einer Treppe sitzt ein Kind, was auch wieder das Gesicht von dem Schauspieler hat, was super fucking weird aussieht. Und dieses Kind will, dass sie mit ihm Verstecken spielt, und als sie das halt ablehnt, beleidigt er sie sofort. Oder wirklich aufs Heftigste. Und dann kommt ein Priester dazu, und der Priester kriegt das ja schon mit, wie er mit ihr umgeht, der Junge. Aber der Junge wird dafür jetzt nicht richtig outgecalled. Es wird nicht gesagt, hey, so kannst du mit ihr nicht reden, oder hey, Alter, was hast du einen Schaden, was du da für Sachen sagst zu dieser Frau. Sondern es ist eher so ein bisschen so was, ja, fast Schelmisches, ja, der Lausbub, jetzt schau, dass du weiterkommst, so irgendwie, so auf dem Level. Und das, also zumindest habe ich in dem Moment gedacht, ja, also, oder vor allem dann retrospektiv auf den ganzen Film betrachtet, dass da halt all diese kleinen Sachen, wo halt das negative Verhalten von einem Mann, ja, weggelächelt wird oder ignoriert wird auch nur vielleicht. Also, dass man nicht immer konkret widerspricht und dadurch ja auch so eine Art von Akzeptanz entsteht und sich das ja auch reproduziert, dass man sagt, ja, es ist ja okay, dass ich so bin, also gebe ich das auch weiter so. Ja, voll. Diese Art und Weise. Und natürlich gibt es im Film dann unterschiedlich extreme negative männliche Figuren, also gerade der Vikar oder Priester, wie auch immer, der ist natürlich sehr extrem, weil der, also das war das wieder, wo ich auf der Kippe war, ist mir das nicht ein bisschen zu platt mit dem VK? Ja, das stimmt. Weil Priester an sich haben schon eine sehr problematische Haltung einfach in unserer Gesellschaft, mit all dem, was über die Jahre hinweg über die katholische Kirche rausgekommen ist und so. Also Priester, wenn ich einen Priester sehe, fällt es mir, so hart es jetzt klingt, nicht schwer, mir schnell vorzustellen, dass der irgendwie nicht ganz cool ist und dass der irgendwie Leute schlecht behandelt. So hart es jetzt klingt, aber macht halt. Und in dem Film ist es halt auch genau das, dass der am ehesten dazu neigen wird, sie zu vergewaltigen oder das vorhat, ist halt dann auch noch der Priester. Und da war für mich manchmal so, ja gut, das ist jetzt schon so die einfachste Form, das zu machen. So. Also das ist genau, der Priester ist der sexuell verklemmte und irre Typ. Nicht, dass das nicht eh irre wäre mit dem Zölibat und so, aber es ist natürlich auch wieder besonders leichtes Bild zu reproduzieren, zu sagen, ja, der Priester ist der letzten Endes dazu neigt, übergriffig zu werden. So. Und da war ich manchmal so, dachte mir, ja, vielleicht hätte ich da gerne eine andere Figur gesehen, vielleicht sogar den Vermieter, weil der ja eigentlich eher so ritterhaft so kommt, aber eben auf jeden Fall altmodisch ist. Und da könnte ja auch alles Mögliche unterdrückt sein bei dem. Das hätte dann vielleicht für mich ein bisschen mehr echte Komplexität gehabt. Das ist, glaube ich, mein Problem an manchen Stellen. Das heißt nicht, dass der Film deswegen schlecht ist, weil ich finde diese Metaphern trotzdem cool. Aber wo es für mich, glaube ich, am klarsten war, was ich eigentlich schade fand, war die Rückblicke mit dem Ehemann. Das ist ja tatsächlich ein anderer Schauspieler. Und wir sehen immer so in kleinen Schnipseln ja, wie diese Trennung stattfindet. Also wie sie ihm sagt, hey, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Und wie er eben ihr dann schon an den Kopf haut, von wegen, hey, ja, dann bringe ich mich um und du bist schuld dran. Also, und da ist eigentlich schon so völlig die Grenze überschritten, wie toxisch dieser Typ ist. Und es wird mir sofort sehr, sehr effektiv vermittelt, dass der Typ einen kompletten Schaden hat und dass sie weg muss von dem. Aber dann gibt uns Garland doch noch auch noch diese Szene, wo er sie tatsächlich schlägt. Und das hätte es für mich wieder gar nicht gebraucht, weil das ist natürlich das Universellste. Da können wir uns alle darauf einigen, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, schlagen geht nicht. Aber auch das andere geht schon nicht. Also es fängt nicht an bei körperlicher Gewalt mit dem Missbrauch oder mit dem toxischen Verhalten, sondern das fängt viel früher an. Und er lässt ihn am Anfang nicht subtil, aber halt etwas dreidimensionaler toxisch sein. Sodass ich sage, okay, auf jeden Fall problematisch diese Beziehung und es ist gut, dass sie von dem wegkommt. Das ist alles sehr, sehr greifbar. Da brauche ich nicht noch diesen wirklich Schlag mit der Faust ins Gesicht. Das ist dann so, ja gut, das ist jetzt auf die 12. Das ist jetzt wirklich so, ja, klar, also wenn er sie schlägt, dann ist ja natürlich jetzt alles vorbei. Es war auch vorher schon alles vorbei. Also wer ernsthaft damit argumentiert, sich umzubringen, weil der andere ihn verlässt und sagt, du bist dann schuld daran, du musst damit leben. Mein Leben ist dir nicht so viel wert, dass du nicht mit mir zusammen sein willst und lieber trennst dich von mir, dann sterbe ich halt. Also völlig gestörte, irre Art, wie dieser Typ denkt. Also eindeutig braucht er eine Therapie. Und das ist das, wo ich manchmal, da fand ich es fast ein bisschen schade. Und das ist auch ganz am Ende nochmal so. Das war die dritte Stelle, wo ich mir dachte, ach schade, dass du es nochmal so mit so einem Stempel nochmal sagen musst. So, weil die Verletzungen sind ja sehr, also wenn man das dann merkt, dass die Verletzungen, die sie diesen verschiedenen Männern in dem Dorf zufügt am Ende, als diese Männer versuchen, sie ja umzubringen, das ist halt so diese sehr grafische Szene, wo sie dem einen halt in den Arm sticht und dann befreit er sich von dem Messer, wobei er sich die Hand komplett spaltet, also genau in der Mitte durch. Also wir sehen das wirklich in allem Detailgrad und sehr heftig. Aber bei mir war natürlich, vielleicht wollte ich auch einfach als aufmerksamer Filmzuschauer mehr belohnt werden, weil ich dachte mir halt so, ah krass, jetzt bricht er sich am Ende noch den Knöchel, das sind genau die Verletzungen, die ihr Mann hatte. Ah, super interessant. Also jetzt wird mir sehr klar kommuniziert, wofür er steht, dieses Wesen, das sich immer selber reproduziert. Das ist einfach irgendwo das Trauma ist bezüglich ihres Mannes. Mhm. Und das hätte mir gereicht. Aber am Ende kommt halt auch noch mal ihr Mann, was an sich nicht das Problem ist, aber der sagt das dann auch noch mal. Der sagt dann noch mal, ja, schau hier die Verletzungen, die ich wegen dir erlitten habe und so. Also eben, um das nochmal klar zu machen, das waren doch die Verletzungen, die bei meinem Suizid passiert sind, so, oder die mein Körper erlitten hat, so. Das hätte ich nicht mehr so ausbuchstabiert gebraucht. Und das fand ich manchmal fast ein bisschen schade, dass er so 100% sicher gehen wollte, dass hier wirklich nichts. Also an der Stelle, finde ich, ist er mir zu direkt und an anderer Stelle ist er aber dann sehr, sehr vage. Und ich hätte, glaube ich, dann lieber gehabt, dass er immer vage bleibt, als manchmal so auf so ganz eindeutig, hey, übrigens, this is bad, look at him, he's bad. So, also manchmal war das ein bisschen zu easy, finde ich, für mich. Mhm. Was manchmal auch mit dem Thema vielleicht passiert. Vielleicht will ich da auch zu viel, kann auch sein, aber das war teilweise wirklich die letzten paar Filme, die ich gesehen habe, die sich vor allem mit diesem Thema beschäftigen, mit MeToo und so. Und manche machen sich es dann fast ein bisschen zu leicht, weil wenn man darauf runterbricht, dass der böse, toxische Mann daran erkennbar ist, dass er dich umbringen will oder dass er dich schlägt, ja nein, das ist eine Variante, die es auf jeden Fall auch gibt und das will ich nicht runterspielen oder irgendwas, auf keinen Fall. Aber es fängt halt viel früher an. So die schlimmen Männer in unserer Zeit, das sind nicht nur die, wo du halt einen blauen Fleck davon trägst, sondern das fängt an ganz anderen Punkten schon an. Und deswegen würd ich mir manchmal wünschen, dass diese Filme das auch ein bisschen subtiler kommunizieren. Das fand ich bei Promising Young Woman zum Beispiel bis zum Ende, wo es dann auch wieder diese sehr physische Ebene erreicht, so gut, dass man sagt, hey, das fängt schon viel früher an, das geht nicht erst da los, wo man versucht, irgendwie umzubringen oder sowas. Also, Also irgendwie ist gar nicht so crazy gefunden. Also ich habe das eigentlich schon passend gefunden teilweise, weil der Film ist jetzt nicht unsubtil. In gewisser Art und Weise schon, aber er ist auch in gewisser Art und Weise auch wieder sehr plakativ teilweise. Mhm. Für mich passt es schon in gewissen Stellen. Vor allem auch dies mit dem Vikar, der da sexuell übergriffig wird, weil es doch auch hier ganz oft Stellen gibt, zum Beispiel auch da, wo der Green Man diese Samen des Löwenzahn hier entgegensprüht. Also so sexuelle Szenen, wo man sieht, okay, dieser Green Man will sich mit ihr vereinen, in gewisser Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es das du interpretiert hast, aber ihr habt es ganz interessant gefunden, eben, dass eben, ich habe dann auch nachgelesen, dass die Löwenzahn eben eins der wenigen Pflanzen, also keine Ahnung, ich bin kein Biologe, aber einer der Pflanzen eben ist, die sich nicht geschlechtlich fortpflanzen können oder halt einfach fortpflanzen ohne. Die müssen nicht bestäubt werden, genau, sowas, die machen so. Das selber. Ja. Und von dem her passt es wieder zur Metapher mit dem Green Man, der sich selbst fortpflanzt. Aber trotzdem sucht er irgendwie ein passendes Gegenstück zu diesem Samen, den er versprüht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, er versprüht dann diesen Löwenzahnsamen. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo sie dann dies einatmet. Wie hast du das interpretiert? Also bis zu der Sekunde, wo du gefragt hattest, habe ich komplett verdrängt, diese Szene. Als du es gesagt hast, ja stimmt, das war ja auch noch, weil da fängt der Film ja auch schon mit an. Ne? Ganz am Anfang gibt es ja schon so ein Close-up von so einer Pusteblume, wo diese ganzen Samen da halt so wegfliegen. Und das ist so ein Bild, was man eben dann erst, keine Ahnung, eineinhalb Stunden später nochmal bekommt mit diesem Green Man. Dadurch, dass der Green Man für mich während des Films nicht sofort erschlossen hat, weil ich kannte diesen Folklore nicht, diesen Green Man und was der bedeutet, deswegen war der für mich auch die ganze Zeit das größte Fragezeichen, was der ist. Und da dachte ich mir, gut, vielleicht soll der halt einfach nur irgendeine weirde Art von Fabelwesen sein, damit man erklärt, wieso der sich da jetzt immer wieder fortpflanzt und sowas. Und deswegen, das war jetzt schon ganz interessant, was du dazu gesagt hast. Also ich finde auch, dass, also allein schon das, dass er halt das mit dem Samen einfach macht, er pustet sie einfach voll damit. So, es ist ja eindeutig kein, ganz platt gesprochen, es ist kein Consent da, es ist kein, das ist nicht einvernehmlich oder so, er macht es halt einfach, er stalkt sie ja auch eindeutig. Und es passt natürlich am Ende wieder gut dazu, wenn, also die letzte Form von dieser Matroschka, wenn dann alle Schichten von Rory Kinnear abgestreift sind, ist es eben am Ende wieder ihr Mann, der eben wirklich dann anders aussieht, das ist ein anderer Schauspieler. Und was der ja am Ende nur sagt, also als sie dann auch wirklich völlig resigniert da auch so sitzt und so sagt, ja, was willst du denn eigentlich? Und er sagt, ich will von dir geliebt werden oder ich will deine Liebe. Genau. Und das ist halt wieder dieses, er will sie halt einfach besitzen. So, er will halt einfach, du bist jetzt Teil von mir, du gehörst jetzt mir. Und eben, bewusste Formulierung da, du gehörst nicht zu mir oder so, sondern du gehörst mir, du bist jetzt mein Eigen. Und so kommuniziert das der Mann von Anfang an schon in dieser Trennungssequenz. Und das passt natürlich auch wieder irgendwie zu diesem Pusteblumen-Ding, wie du sagst, wenn er sie einfach bestäubt, jetzt ganz plump gesagt, mit diesen Samen, ist es ja auch wieder so ein, eben, ich will dich jetzt haben, ich will dich befruchten, was auch immer, und der Mann will ja auch sie einfach nur haben, so, also das ist ja kein, da ist ja nichts Komplexes dahinter, keine komplexe Emotion oder so, sondern es ist einfach nur, ich will halt, was ich will, und das nehme ich mir, Punkt. Aber vielleicht, weil er auch weiß, dass er ohne sie eben nichts werden kann. So, am Schluss ist ja dann auch eine schwangere Frau dann im Gegensatz zu diesem schwangeren Mann sichtbar. Ja, das, keine Ahnung, da bin ich die ganze Zeit, da frage ich mich immer noch, was das für ein Bild sein soll am Ende, dass diese Freundin, weil es ja schon auffällig ist, dass wir das die ganze Zeit nicht sehen. Also sie hat eine Freundin, das ist die einzig andere Schauspielerin, die noch übrig ist, die callt sie immer wieder über ihr Telefon halt, wenn zwischendurch so ein paar weirde Sachen passieren und redet mit der und am Ende sagt die, hey du, ich komme jetzt vorbei. Das klingt alles ziemlich scary, ziemlich gruselig. Ich komme jetzt vorbei, damit es dir da gut geht. Und die kommt dann ganz am Ende, kommt die an und erst dann sehen wir, dass die auch eindeutig schwanger ist. Und dann wird aber nichts mehr dazu gesagt. Und das sind die Stellen, die ich halt so spannend finde, weil da kann man jetzt so super philosophieren, so was will er damit jetzt noch sagen, dass die Frau auch noch als schwanger dargestellt wird und so. Also was sagt das jetzt wiederum über diesen Green Man aus und diese weirden, sich reproduzierenden Versionen von Rory Kinnear. Und auch vor allem ihr letzter, dieser letzte Einstellung von ihr, sie sitzt, also am Ende sitzt sie ja eigentlich mit ihrem Ex-Mann da dort und der sagt, was er von ihr will. Und ich weiß gar nicht, ob sie noch was entgegnet oder ob sie einfach nur irgendwie lächelt oder so. Ja genau. Sie schaut auf die Axt. Genau. Dann ist harter Cut und wir wissen nicht, was jetzt passiert ist. Hat sie ihn jetzt mit der Axt umgebracht oder halt das endgültig beendet, das Thema? Auf jeden Fall sitzt sie am Ende draußen vorm Haus. Wir sehen aber, dass überall ja das Blut ist. Also wir sehen, das ist jetzt nicht in ihrem Kopf passiert scheinbar, sondern die Freundin, die vorbeikommt, die sieht das alles und die geht darauf auch ein mit ihren Blicken. Also man sieht, auch für die ist das real. Also da ist jetzt überall eine Blutspur und sie sieht das verunglückte Auto und so. Also das ist jetzt nicht im Kopf passiert, außer der ganze Film spielt im Kopf sich ab, das ist die Frage. Und deswegen, und am Ende guckt Jesse Buckley ganz am Ende ja so ein bisschen happy, so, sie lächelt ja so ein bisschen. Und da hatte ich dann auch diesen Eindruck, wie du am Anfang auch angesprochen hast, so ihr Trauma mit diesem Mann und was der ihr angetan hat oder wie er sie halt einfach, ja, psychisch misshandelt hat durch dieses Ganze, wie sein Leben beendet wurde und wie er das alles auf sie halt draufgeworfen hat, so du wirst schuld daran sein, du hast mich getötet etc. Am Ende hat sie das akzeptiert in dem Sinne, also es ist immer noch ein Teil von ihr, aber sie akzeptiert, dass sie kann jetzt damit irgendwie besser umgehen. Ja. So habe ich ihre letzte Einstellung interpretiert, aber für mich war halt dann völlig unklar, wieso ist jetzt die Freundin schwanger? Also spielt das eine Rolle oder ist es komplett random? Aber eigentlich kann das nicht random sein, so das, man hätte jede andere Schauspielerin nehmen können, so, also man kennt die auch nicht oder so. Also warum eine, die als schwanger dargestellt wird? Wieso? Das wird, glaube ich, einfach so einen harten Kontrast darstellen zu diesem Mann, der die ganze Zeit schwanger war, glaube ich. Und dieses extrem unnatürliche Schwangersein von diesem Mann, der ja innerhalb von, weiß nicht, Minuten, ein paar Sekunden oder Minuten immer wieder was Neues, ein neues Monster gebärt. Zu diesem sehr natürlichen, schönen Schwangersein. Ich glaube, da wird er einfach einen harten Kontrast setzen. Warum, weiß jetzt auch nicht ganz, aber ja. Aber das sind eigentlich die coolen Stellen, finde ich. Die, wo du halt im Nachhinein, wo man sich den Film auch noch 2-3 Mal anschauen kann und sich denken kann, ja, okay, jetzt achte ich mal nur darauf. Jetzt schaue ich mal, wie wird vielleicht auch diese Freundin inszeniert und so. Also, weil auch da sind ja Momente dabei, wenn sie mit der telefoniert, gibt es ja manchmal so eine Störung auf ihrem Telefon und dann sieht man einfach ein schreiendes Gesicht. Könnte die Freundin sein, man sieht es nur ganz kurz, nicht mal eine Sekunde oder so. Aber eben, deswegen denkt man, habe ich auch gedacht, ja, passiert der auch noch was oder so? Also ist das irgendwie so ein Foreshadowing, dass das die auch noch irgendwie dann getötet wird oder was auch immer. Und das alles passiert halt nie. Aber das muss ja irgendeinen Grund haben, dass das da ist. Oder ist es nur da, um die Stimmung unheimlicher zu machen oder so? Also es gibt einfach ein paar Puzzleteile, die ich mir nicht erschließen kann. Aber ich freue mich dann mehr über die Teile, die ich mir nicht erschließen kann, wo ich aber, ich kann erahnen, dass die da bewusst sind. Mhm. So, dass das nicht zufällig ist. Und eben das Einzige, was ich dann eher so als Problem hatte, waren eigentlich die Sachen, wo er versucht hat, das Subtile zu sehr zu verlassen und zu sagen, nee, also ich sage euch jetzt nochmal ganz klar, Harpers Ex-Freund ist scheiße, weil er schlägt sie. Mhm. Oder Harpers Ex-Freund erklärt am Ende nochmal seine Wunden und das sind ja dieselben Wunden sind von diesem weirden Alien-Ding vorher. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe das jetzt, ich habe es nicht kapiert. Also bis das du mir jetzt erklärt hast. Also ich habe einfach gedacht, okay, die hat, also keine Ahnung, das sind andere Wunden, aber jetzt ist total klar, dass ja das dieselben Wunden sind, wie als er da irgendwo quasi raus. Ja, für mich war es auch nur so klar greifbar, weil das am Anfang halt so lange ist. Deswegen war für mich der Green Man halt ein komplettes Fragezeichen. Aber Das ist am Anfang, wo man ihn halt sieht bei diesem Gartenzaun. Und das ist halt wirklich lang. Also diese Nahaufnahme auf diese Wunde, die wirklich, also auch Respekt an das Team. Es ist so krass gemacht, also so plastisch. Also vor allem auch wirklich Cronenberg kann man hier zu Recht zitieren. Also diese Transformation zwischen diesen verschiedenen Versionen, wie der da einmal wirklich aus, ja, im Grunde aus einer Vagina klettert, dann klettert er aus dem Rücken raus und dann am Ende aus dem Mund kommen dann nochmal Füße raus und ein ganzer Mensch. Und es ist so gut gemacht, weil es halt, also diese perfekte Mischung, ich müsste mir jetzt das Making-of anschauen, aber teilweise sieht es halt nicht komplett nach CGI aus, sondern schon so, als hätte man hier teilweise echte Sachen modelliert und gebaut, zumindest so eine Art Fettsuit oder sowas, die er dann auch trägt. Und es ist so ekelhaft und so grotesk, richtig gut gemacht. Aber ja, wie du auch, glaube ich, schon gesagt hast, ich war mir auch nicht so sicher, muss es so extrem sein? Also gefühlt ist das, glaube ich, eine 10-minütige Szene, oder? Ja. Also es ist so richtig lang. Ja, also gefühlt den, ich glaube, das ist sogar die letzte, also die erste Hälfte des Films ist dieser Aufbau mit dem nackten Mann und so weiter. Und dann gibt es ja irgendwann nochmal diese Pub-Szene, wo alle Männer versammelt sind. Und was auch lustig ist, das muss man auch mal sagen. Es ist ja auch witzig, dass die alle gleich aussehen, aber kein Mensch in dem Film darüber redet. Auch nicht sie. Also ich fand es auch witzig teilweise. Und ab dieser Szene ist ja eigentlich dann nur noch diese Verfolgung im Haus. Und ich glaube, das ist tatsächlich schon fast zumindest ein ganzes Drittel oder vielleicht sogar eben eine ganze Hälfte ist. Und das habe ich dann schon teilweise eben ein bisschen zu lang beziehungsweise zu extrem eben gefunden, wie du schon gesagt hast. Das ist also mal einer der einzigen Kritikpunkte, die ich habe und vielleicht eben auch noch diese Handyszenen mit den, wo das dann so glitscht und dann so ein Schrei. Ja, weil das war halt so Horror-Convenience, das kennt man halt genau. So. Ja, das, die Telefonleitung, die dann spinnt und so. Und das eben, und das kann ich mir auch bis zum Ende nicht erschließen, genau diesen Teil, weil ich mir denke, was hat das jetzt auszusagen? So, es ist ja am Ende egal, sie hätte auch mit der Freundin in Ruhe fertig telefonieren können, die hätte ja eh nicht helfen können. So, am Ende hätte sie das Gespräch irgendwann mal beenden müssen, weil da gerade irgendein Mutant durch die Tür kommt und sich immer wieder schält. So, also völlig egal, was die am Telefon weiter redet, egal, ob die Leitung abbricht, vor allem, weil die Freundin am Ende ja auch scheinbar diese ganzen Sachen sieht. Das heißt, der Twist ist ja auch nicht, hey, das ist in ihrem Kopf passiert oder sowas und deswegen war es immer wichtig, dass die Freundin nicht sieht, was sie sieht und so. Das scheint am Ende ja auch nicht wichtig zu sein. Aber in jedem Fall ist es halt ein Film, den ich dafür gefeiert habe, dass er sich überhaupt traut, das Thema mal so ein bisschen abstrakter anzugehen. Nicht in allen Bereichen. Und ich glaube, man kann noch deutlich heftigere Sachen tatsächlich mit dieser ganzen MeToo-Thematik erzählen. Aber gerade, was ich jetzt so gesehen habe in den letzten Jahren, die Filme, die das ganz bewusst und die auch sehr bewusst davon beeinflusst sind, fand ich das jetzt mit das stärkste Beispiel, weil es nicht sich zwingt, das jetzt alles komplett runterzubrechen, rational. Weil was ist daran rational, wenn Leute missbraucht werden diese Riten und dieses generationenübergreifende Toxische, das fand ich, war bis jetzt noch gar nicht so schön behandelt worden. Und hier ist es zumindest schon angedeutet. Das ist jetzt noch nicht explizit Thema des Films, aber es ist halt sehr klar angedeutet, dass. Und deswegen finde ich das auch nicht zu, das finde ich zum Beispiel nicht platt, dass der Film Men heißt und dass die alle gleich aussehen. Das ist ja irgendwie, das macht erstmal die Thematik klar und worüber wir hier reden wollen. Und dann ist die Frage, wie verhalten sich diese Figuren? Und dann gibt es ja auch eben durch den Vermieter eine subtilere Variante von Übergriffigkeit oder sowas. Und dann gibt es so das sehr plakative Beispiel des Kindes. stimmt, das ist auch noch ein Punkt. Hast du das Gefühl, dass das, hat das einen Sinn oder ist das einfach eine Budgetfrage? Ich finde das CGI von dem Kind weird und ich bin nicht sicher, ob es weird sein soll. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich meine, wer solche Ausgeburten der Hölle so realistisch darstellen kann und dann bei so einem relativ leichten CGI, glaube ich heutzutage zumindest, leichten CGI beim Budget spart, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, ja, das hat mich wirklich verwirrt. Ich glaube, dass der Junge einfach aussieht wie der Alte. Das ist auch dasselbe Gesicht. Ich glaube, sie haben ein, zwei Falten geglättet. Ja, genau. Also sie haben nicht mal versucht, die richtig junge Version von Rory Kinnear da drauf zu projizieren. Ich glaube, die haben, also einerseits merkt man sich ja unter diese Maske dann auch auf. Und ich glaube, dass teilweise wirklich vielleicht doch nur ein bisschen schwer ist, das vor allem auf eine junge Person drauf zu klatschen. Und deswegen gibt es ja auch diese Maske, die er dann aufhaut. Aber ich glaube, die würden eben diese Uncanny Valley damit erzeugen, so ein bisschen. Ja. Damit man sich einfach als Zuschauer so ein bisschen unwohl fühlt. Aber natürlich kann es auch kann man sich als Zuschauer natürlich genau das Gegenteil denken und kann sagen, okay, oh Gott, schaut das blöd aus. Da haben sie sich überhaupt keine Mühe gegeben. Ja, das stimmt auch. So. Aber es war nicht so shitty. So, es war schon so, dass man gesagt, ja, okay, es war halt so. Wie in den frühen Marvel-Filmen, so wenn sie das mal gemacht haben, wo du schon so siehst, okay, also ich sehe das schon, Leute, das ist nicht perfekt. Aber in dem Film, dadurch, dass hier so viel Symbolismus drin ist und so viel, über das man diskutieren kann, ist man halt auch, eigentlich ist es ein ganz guter Kritikschutz für so einen Film, weil du halt gar nicht mehr weißt, vielleicht ist es auch Absicht, vielleicht soll das auch so aussehen. Eben, wie du sagst, vielleicht soll es einfach unangenehm aussehen und weird und eben vielleicht auch das Unnatürliche, das ist jetzt auch wieder so, man kann da so schön reininterpretieren, so wie unnatürlich das auch ist, dass diese nächste Generation auch schon so toxisch ist, obwohl der ja noch ein Kind ist, der will noch Fangen spielen, aber wenn er das nicht kriegt, dann ist sie automatisch eine dumme Bitch oder so, was er sagt. Und also wie irre das eigentlich ist und wie gestört und vielleicht ist das auch irgendwo da mit drin, dass er halt dieses alte, eben, dass er das Gesicht von einem alten Mann hat, obwohl er noch ein Kind ist. Das wäre natürlich die perfekte Interpretation dieser Sache, aber ich bin mir halt nicht sicher. Aber trotzdem rein technisch jetzt, wir haben jetzt ganz viel über die Story und ich habe tatsächlich eine Frage dann nochmal später an dich wegen der Story, aber rein technisch habe ich den richtig, richtig stark gefunden. Ja. Auch regietechnisch, beispielsweise die eine Szene, die ist mir so im Kopf geblieben, wo dieser Mann eben durch den Briefschlitz seine Hand durchreicht. Und ich war total verwirrt am Anfang, weil ich gedacht habe, die Kamera ist filmt von oben, dabei hat die von unten gefilmt und dann dreht sich die Kamera die Hand an und ach, das war irgendwie total cool. Also regietechnisch, der Garland, der ist echt Hammer. Richtig, richtig stark und auch die Musik eben, da gibt es zwei Stellen, einmal eben im Tunnel, die Szene war richtig, richtig stark, wo dann sie eben schreit und der Tunnel hallt es wieder und aus diesem Hall wird dann ein Musikstück, das immer wieder kommt. Und einmal, wo sie in der Kirche sitzt und schreit und das Orchester im Hintergrund vom Soundtrack ist in derselben Harmonie oder whatever, wie ihr Schrei und hier die Musik eingesetzt wurde, war richtig cool. Nee, absolut. Also das ist alles auf so hohem Niveau. Deswegen sage ich auch, deswegen kann man den Film gar nicht schlecht bewerten im Sinne von, das ist alles so ein bisschen willkürlich und platt, weil dafür ist hier zu sichtbar, mit wie viel Liebe das gemacht ist und mit wie viel Hintergedanken auch diese Sachen inszeniert sind. Auch diese Tunnelszene, wie du sagst, das ist eine sehr ruhige Szene. Und ich war im Kino und hatte schon so ein bisschen Angst, weil ich da schon, ich sag's so ehrlich, ich habe da schon ein, zwei Leute hinter und vor mir sitzen sehen, wo ich schon während den Trailern und den Gesprächen gemerkt habe, oh Leute, ihr sitzt hier auf jeden Fall im falschen Film. Ich weiß auch noch nicht, was das ist, aber ich weiß anhand des Trailers und ich weiß, also eben vor allem der Film direkt davor von Alex Garland, Annihilation, war ja zutiefst weird und interpretativ am Ende. Ja. Ich dachte, wenn das nur ansatzweise in diese Richtung geht. Ich hatte den Trailer eben auch gesehen, der Trailer ist, glaube ich, nur diese Szene im Tunnel im Grunde, wo sie dieses Echo erzeugt. Und ich dachte mir so, das kann nicht gut gehen. Ich hatte auch echt Angst, dass die dann alle irgendwie anfangen werden, im Film zu quatschen. Das Einzige, was passiert ist, dass die irgendwie an unangebrachten Stellen gelacht haben, wahrscheinlich, weil sie es nicht, sie konnten es nicht einordnen. Kann ich auch verstehen, wenn man dann einfach so da sitzt und sich denkt, wieso sehen die jetzt alle gleich aus und so. Und manche Stellen, da frage ich mich auch, sind vielleicht auch absichtlich ein bisschen witzig, so ein bisschen bizarr auf jeden Fall. So eben, allein, dass das nie angesprochen wird, dass er gleich aussieht in jeder Figur. Weil theoretisch hätte man das ja auch irgendwie in den Film einbinden können, dass sie das auch irgendwie so wahrnimmt. So, also, ja, ihr seid alle gleich, ihr Männer oder sowas, weißt du? Aber das lässt er dann extra so. An der Stelle will er es nicht ausbuchstabieren. Mhm. Aber nee, ich finde auch technisch fand ich super, super toll gemacht. Egal welcher Aspekt, eben, du sagst, die Musik, auch die Kamera, ich fand's, die Bilder waren so, so schön. Also wirklich. Die ganze Soundkulisse auch. Also und Make-up also dann auch tatsächlich. Ja. Wenn du zum Beispiel beim Polizisten habe ich extra nochmal die Credits noch gelesen, ob das auch wieder dieser Rory ist, weil ich habe tatsächlich den zuerst nicht erkannt, dass das auch wieder diese Person ist. Sehr genau. Aber das haben sie auch richtig gut umgesetzt. Ja. Genau. Und die Frage, die ich jetzt an dich hätte, ist, warum eben die ganzen Männer von Rory, wie spricht man den aus? Kinnear? Kinnear, gespielt werden, nicht von Papa Isiudu, der den James gespielt hat. Weil das ist ja letztendlich ein Trauma und nicht irgendein anderer Mann, der hier random benutzt wurde, um alle Männer zu symbolisieren. Also ich glaube... Natürlich filmtechnisch oder narrativ wäre es natürlich blöd, den zu benutzen, weil dann denkt man sich, dann wäre es noch ein Stück plakativer, auch der verfolgt sie, das ist ihr Trauma, aber storytechnisch macht es eher keinen Sinn, irgendwie einen anderen Mann, einen random Mann zu benutzen. Das ist so das. Ja, also das ist jetzt natürlich komplett Interpretationssache. Also einerseits, wie du schon sagst, ich glaube auch, es wäre einfach zu platt gewesen, dass er die anderen Rollen spielt. Ja. Und vor allem hättest du dann für mich als Zuschauer schon erklären müssen, wenn sie ihn so sieht, also wenn sie ihn trotzdem wahrnimmt und er sieht genau aus wie ihr Mann, dann finde ich, hätte ihr Umgang mit diesen Männern heftiger sein müssen, abweisender. Und das ist es ja nicht. Sie ist ja am Anfang mit diesem Vermieter auch recht entspannt. So. Ja. Sie hat ja nichts gegen den. Und das würde aber sich beißen, wenn das ihr Mann, also wenn das optisch ihr Mann wäre. So dann würde ich als Zuschauer mich immer fragen, ja, also in irgendeiner Form muss das ja dann, also wenn all diese Männer sie wirklich konkret an ihren Mann erinnern, von Anfang an schon, weil das ist ja das. Die müssen ja den Mund noch nicht aufmachen und sehen schon aus wie ihr Mann. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist die Idee dahinter, dass er nicht aussieht wie ihr Mann. Aber dann, wenn sie mit diesen einzelnen Männern zu tun hat, dass einzelne Aspekte all dieser Männer sie an ihren auch erinnern. Und dass eben jeder dieser verschiedenen Rory Kinnear-Versionen hat irgendeinen Spleen von ihrem Mann und am Ende kommt dann alles zusammen. Und, also eigentlich noch schlimmer, also noch härterer Shade auf ihren Ex-Mann, so all diese schlechten Sachen kombiniert, das ist dann eher so. Also all diese Shades. Und deswegen fand ich es, glaube ich, auch gut, dass man auch einen starken visuellen Kontrast gelegt hat. Also eben bei Rory Kinnear und ich weiß den Namen jetzt ja nicht von dem Mann, du hast ihn gerade genannt, der ihren eigentlichen Ex-Mann spielt. Papa Isiudu oder ja, irgendwie so. Ist der auch in, ich habe gerade überlegt, das ist nicht der in Interstellar oder ja, nicht, dass ich jetzt hier komplett scheiße laber. Nee, auf jeden Fall kannte ich den nicht, aber ich fand es gut, dass er so ganz anders aussah. Also einfach typmäßig, ob das jetzt völlig egal, ob wir da von der Hautfarbe sprechen oder was auch immer. Er hat auch ganz anders gewirkt, auch physisch ist es ein präsenter Mann und also eben hat was Sportliches an sich und Rory Kinnear ist ja eher so was bisschen was Weichliches und sowas, also eigentlich nicht bedrohlich, also gar oder auch gar nicht, hat keine Präsenz an sich, würde ich sagen, Rory Kinnear. Also durch das Make-up und so wirkt er dann natürlich toll, aber eigentlich ist das so ein Mann, der würde an dir an der Straße vorbeigehen und würde dir das Gesicht niemals merken. So. Also der hat einfach so ein richtiges Allerwelts-Briten-Gesicht. Total. Auch gar nicht böse gemeint so, aber das war für mich so die Logik dahinter, dass man eben, sonst hättest du von Anfang an immer diese Erklärungsnot, wenn das, also eben gerade wenn du von Trauma sprichst, Trauma ist ja nicht was sich, zumindest verstehe ich so, oh Gott, ich bin wirklich kein Psychologe oder irgendwas, aber das äußert sich ja nicht jeden Tag 24/7 in jedem Moment deines Lebens, sondern es sind ja Nuancen, die dich triggern oder die dich zurückbringen oder irgendwas wachrufen und letzten Endes werden diese Nuancen noch immer stärker und das am Ende, wenn er dann immer wieder sich selbst auf die Welt bringt, dann merkt man, okay, also jetzt ist sie komplett in dieser Episode, jetzt ist sie komplett in ihrem Trauma gefesselt. Und deswegen wird es letzten Endes auch eher. Aber vorher sind es immer nur Nuancen, die sie vielleicht erinnern daran. Ja, stimmt, weil es ist ja nicht nur immer die Gestalt, sondern auch eben der Charakter, der teilweise gleich bleibt bei den Personen. Eben dieses toxische. Na, stimmt, ja, ist recht. Ja, auch dieses Bevormundende, ich fand das Bevormundende vor allem, weil wir sehen ja nicht viel von ihrem Ex-Mann, aber der ist ja immer wieder in den kleinen Szenen, die wir sehen, ist ja auch immer so, dass er ihr auch immer abspricht, was sie fühlt. So, ja, was inszenierst du dich hier als Opfer? Ich bin das Opfer und so. Mhm. Und so ist ja auch der Umgang von mancher dieser Rory Kinnear-Version so, die ihr halt einfach absprechen, dass sie ja ein Recht darauf hat, das nicht gut zu finden oder so und so zu fühlen. Das macht der Vicar natürlich auch im Gespräch, dass er ihr halt einfach Schuld gibt an dem Tod des Mannes und sagt, ja, hätten sie ihm die Chance gegeben, sich zu entschuldigen und so. Also das ist ja genau dieser extrem toxische Trait, einfach, ja, einfach dem Opfer das Gefühl zu geben, ja, du bist gar nicht das Opfer, du bist der Schlimme hier. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr cool gemacht an der Stelle. Also deswegen, also für mich ist es auch ein Film, den ich gut bewerten würde. Ich glaube, wir sind nur in den Nuancen leicht unterschiedlich. Ich glaube, mein Problem ist auch immer, dass ich halt auch, ich will ja auch, dass es der beste Film aller Zeiten dann immer ist. So. Also gerade Alex Garland, ich mochte Annihilation richtig, richtig gern. Also Annihilation war für mich, als ich den gesehen habe, das ist immer harter Tobak, das zu vergleichen, aber der wird am Ende so interpretativ und so strange, dass ich mich wirklich an Kubricks 2001 erinnert gefühlt habe. Wow, das ist so krass, was der da für Themen anschneidet, aber es auch einfach so stehen lässt und teilweise nur durch Atmosphäre das wirken lässt, teilweise wirklich dann nur noch mit Farben und Bildern am Ende arbeitet. Und in dem Kontrast war natürlich der jetzt hier für mich wieder ein bisschen simpler, in Anführungszeichen. Ich finde es immer noch cool, dass man sich das traut. Und das ist immer noch kein Mainstream-Kino oder sonst was, weit davon entfernt. Ich wünschte nur, dass er manchmal, wie er bei seinem letzten Film sich noch mehr traut, komplett zu sagen, nee, Alter, ich mache das komplett weird und ich interpretiert das Leute, weil das ist sowieso kein Film für die Masse. Ich muss nicht am Ende noch mal irgendwo euch abholen oder so, sondern wenn ihr Bock habt, dann kommt ihr schon mit und wenn nicht, dann... Und ist auch nicht, ich finde es auch gar nicht schlimm, nicht immer mitzukommen. Also gerade, weil dann gibt es solche Gespräche wie dieses hier und dann erklärst du mir plötzlich was vom Green Man und ich so, ah, der Green Man, ja, und diese Samen, ja klar. Und das finde ich halt super cool an solchen Filmen, die halt wirklich dadurch auch länger im Kopf hängen bleiben, weil man halt immer wieder mal über die nachdenkt. Und das hat er geschafft. Also in Zukunft, wenn ich jetzt irgendwo mal so eine Green Man Darstellung sehe, denke ich ja auch wieder an diesen Film. Ja, voll. Weil er schafft, Symbole so stark für sich zu inszenieren und für sich aufzugreifen. Das hat er auch schon mit Annihilation gemacht. Vielleicht super weirder Vergleich, aber in dem Film gibt es ja immer diesen Schimmer, diese komische Zone da, wo der Komet abgestürzt ist. Und das sieht immer so aus, wie wenn du so eine Benzinspur im Wasser siehst, so auf der Straße. Es hat so alle Farben des Regenbogens. Und immer, wenn ich Benzin so sehe in so einer Wasserflasche, ich denke immer an diesen Film, weil er es wirklich schafft, finde ich, optische Bilder für sich einzunehmen. Und du projizierst dann immer diese Filme da drauf. Mhm. Und deswegen, ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich, der ist halt irgendwo in der Komplexität zwischen seinen beiden Filmen, zwischen Ex Machina und Annihilation. Weil Ex Machina ist am Ende schon sehr klar und linear erzählt. Super guter Film, aber da bleibt am Ende nicht viel Interpretationsspielraum. Mhm. So, da ist am Ende alles klar. Und Annihilation ist halt so das andere Extrem, wo es sehr, sehr weird ist. Und das ist irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Ja. Also ich finde teilweise gut interpretierbar, teilweise habe ich immer nur ziemlich viele Fragezeichen in meinem Kopf wahrscheinlich. Aber das finde ich sehr, sehr gut. Und ihr habt eben, ich finde ihn eben so toll, weil er so verdammt originell ist. Und so einen Film eben heute zu machen, in so einem Zeitalter, wo eben ganz viele von Remakes und diese Marvel-Filme eben, die wo ganz oft in derselben oder nach derselben Formel gemacht werden, bin ich wirklich froh um jeden originellen, vor allem Horrorfilm. Und er hat es ja wirklich geschafft, so einen zu kreieren und dann auch noch einen, der mich wirklich überzeugt hat und der mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Und eben, ja, der wo eben zu, wie du schon gesagt hast, zu solchen Gesprächen führt, wo man dann seine Interpretationen austauschen kann. Und das ist eigentlich immer ganz cool an Filmen allgemein. Ja, nee, also ich feiere es auch total und beim nächsten Alex Garland-Film sind wir sicher auch wieder beide am Start. Ja, gibt es aber nur einen, leider, anscheinend. Ja, das stimmt, das hat er angekündigt. Mhm. Ich habe geguckt, der heißt vor allem, heißt das Ganze Civil War, heißt das Projekt. Ich bin nicht sicher, also es ist noch nichts über den Plot bekannt, soweit ich das zumindest jetzt schnell überflogen habe. Keine Ahnung, ob es wirklich um den amerikanischen Bürgerkrieg geht. Aber er meinte eben, das wird jetzt erstmal sein letzter Film. Aber ich habe ihn nicht so verstanden, dass er jetzt generell keine Filme mehr macht, sondern das war scheinbar alles am Stück. Also er hat wirklich in dem Interview, glaube ich, gesagt, 2 Tage, nachdem die Post-Production bei Man fertig war, also 2 Tage, nachdem er im Grunde aus dem Schnittraum raus war, 2 Tage danach ging die Dreharbeiten für den neuen Film. So, und das ist natürlich dann, klar, bist du dann irgendwann ausgebrannt und sagst, Alter, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil das ist so hart anstrengend. Und deswegen, er meinte ja, nach dem nächsten Film wird er jetzt erstmal wieder in Richtung Drehbuch gehen und wieder Geschichten erstmal schreiben, wo ich auch da voll am Start bin, weil ich bin auch einer scheinbar der wenigen Leute, ich mag Sunshine super gern, den hat er ja auch geschrieben. Sicher ein Film, wo auch viele sagen, ah, das Ende ist ein bisschen weird, aber ich mag den Film und deswegen, ich habe auch Bock auf alles, was er schreibt, also das Da geht seine kreative Stimme geht auf jeden Fall nicht verloren. Ja, da hat wahrscheinlich Danny Boyle ihm wieder ziemlich viel Kohle rüber geschickt oder so. Das ist halt ja schon, ne? Die arbeiten immer zusammen. Ja, das stimmt. Ja. Ne? Sunshine war ja und 28 Days Later. Genau. Und The Beach ist auch, stimmt. The Beach war zwar ein Buch, aber es hat ja auch Danny Boyle verfilmt. Ja, genau. Ja, krass. Ja. Okay, cool. Also ich habe von meiner Seite nichts mehr. Vielen Dank vor allem für die Enlightenment, wie man sagen würde. Also ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen mehr verstanden, die ich einfach selber nicht komplett überrissen hatte. Also abschließend, ich glaube, es ist halt schwer, den Film jedem bedenkenlos zu empfehlen, weil, also würde ich halt nicht machen. Ich glaube, es ist schon ein Film, der ist schon speziell und ich glaube auch nicht, dass jeder was damit anfangen kann, auch wenn die Thematiken, die drin sind, ja eigentlich jeden von uns betreffen oder für jeden von uns lernenswert sind oder wissenswert, aber sie sind halt dann doch so abgefahren in der Art, wie er sie erzählt, dass es, also keine Ahnung, so meiner Mom könnte ich schon einen guten Film über das Thema MeToo empfehlen, aber dann wäre es nicht der. So, dann würde ich sagen, nee, Mama, du bist da auf jeden Fall raus, wenn am Ende dieser Mann sich 5-mal schält. Das ist halt einfach schwierig. So. Da sind dann manche Leute, glaube ich, auch nicht mehr offen für die Message, wenn es zu unangenehm wird einfach. So, die erste Hälfte kann ich wirklich vielen Leuten empfehlen. Ich glaube auch, ja. Die erste Hälfte zweite. Nee, vor allem ist, ich verstehe auch immer noch nicht, ach nee, wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden, aber es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo ich immer sage, hä, das habe ich auch nicht verstanden, aber irgendwie am Ende ist es wie ein Puzzle, wo ein paar Teile fehlen, aber ich erkenne das Bild ja trotzdem. Ja, ich weiß trotzdem, genau, was das Motiv ist. Ja. Und so ein bisschen ist das hier. Ja. Okay, aber cool. Also wenn es von dir auch nichts mehr gibt, okay. Dann vielen Dank, Flo, dass du dir Zeit genommen hast. Ich werde jetzt überall in Zukunft auf den Green Man achten. Ja, der ist nämlich, ich war, kurze Anekdote, ich war nämlich letztes Jahr in Frankreich, da ist mir der ziemlich oft aufgefallen und habe mich da schon ein bisschen informiert, weil ich stehe auch so total diese folkloristischen Dinge, deswegen hat es mich so gefreut, wie jemand jetzt halt einen Film drüber gemacht und anscheinend hat Danny Boyle schon 10 Jahre lang geplant, jetzt halt irgendwie so einen Film über Green Man zu machen. Deswegen habe ich das besonders cool gefunden, dass der da irgendwie da eine Rolle gefunden hat in einem Film. Und mich freut es immer wieder zu sehen, wie Filmemacher solche Sachen eben aufgreifen und in Metaphern umwandeln und das irgendwie versuchen, ja, irgendwie unsere Zeit zu verwandeln. Das ist ganz, ganz cool. Das moderne Gegenstück dazu zu finden. Ja, genau. Das finde ich auch, ist der stärkste Punkt eigentlich an der Sache, ja. Genau, aber ja, das war's schon. Cool, super. Nee, dann vielen Dank dir auf jeden Fall und dementsprechend, also ja, den Rest kann ich eigentlich noch dran packen, Leute, dann gibt es noch ein kleines Outro, was ich euch noch kurz sage, weil ich glaube, es wird für Flo gar nicht relevant. Aber ja, dementsprechend danke dir, Flo, auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast und für das Wissen, das du geteilt hast. Gerne. Und ja, dementsprechend, das war's und bis zum nächsten Toffer Podcast. Tschüss. Ciao. Ja, Leute, jetzt gibt's noch ein kleines bisschen an News zu diesem Podcast. Also es soll nicht so klingen, als wenn der Podcast aufhören würde. Mir macht das nach wie vor sehr viel Spaß, auch wenn ich tatsächlich, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, mir ein bisschen mehr Engagement wünschen würde, weil ich weiß ja von manchen Leuten, dass sie den Podcast hören. So, lasst es mich in irgendeiner Form wissen. Ich würde auch einfach, also mich würde immer am meisten interessieren, wenn ihr Filme guckt, die im Podcast besprochen werden, was ihr von den Filmen gehalten habt. Also das ist für mich immer die größte Freude, zu wissen, hey, hatten Leute Lust auf das, was empfohlen wurde oder nicht? Wie gesagt, ansonsten trotzdem, der Podcast geht nirgendwo hin, denn ich habe da immer noch Spaß dran. Aber ich weiß einfach nicht, wie viel Zeit ich in den nächsten Monaten für den Podcast habe. Bei mir stehen einfach ein paar Änderungen an. Ich habe es am Anfang von der Folge auch gesagt. Also auch bei mir ist gerade alles etwas kahl, denn ich ziehe tatsächlich um und sitze hier jetzt tatsächlich zwischen Wohnungskartons am Mikro. Und sobald ich diese Aufnahme beende und der Podcast hochgeladen ist, wird alles abgebaut. Und deswegen gibt es für die nächsten Wochen auf jeden Fall keinen neuen Podcast. Ich meine, das ist wahrscheinlich nicht so verwunderlich, wahrscheinlich hätte ich auch gar nichts sagen müssen. Dadurch, dass sehr, sehr unregelmäßig Folgen erscheinen, wundert es wahrscheinlich auch niemanden, wenn mal wirklich 6 Wochen am Stück gar keine Folge kommt. Aber ich wollte es in dem Sinne doch ankündigen, weil eigentlich schon Filme rauskommen, die ich potenziell gerne besprechen würde, wenn sie denn gut sind. Und die kommen auch in den nächsten Wochen raus, aber ich werde sie einfach in den nächsten Wochen nicht besprechen können. Aber natürlich holt man das dann alles nach, spätestens immer zum Ende des Jahres werden natürlich alle Filme besprochen, die ich dieses Jahr gut fand. Aber ja, dementsprechend, ich weiß einfach noch nicht, wie viel Zeit ich in den nächsten Wochen für Podcasts habe oder in den nächsten Monaten. Es kann also auch gut sein, dass ja vielleicht erst irgendwann im September oder sogar Oktober erst wieder eine Folge kommt. Also für alle, die den Podcast gerne hören und sich fragen, hey, hat er damit aufgehört? Nein, also wenn es wirklich bis Oktober sein sollte, dass keine neue Folge kommt, dann liegt es nicht daran, dass der Podcast einfach klammheimlich ja, eingestellt wurde oder gestorben ist, sondern dass ich einfach keine Zeit aktuell dafür habe. Das an der Stelle nur als Info für alle, die diesen Podcast gerne hören. Und ja, dementsprechend, das war es jetzt wirklich endgültig und bis zum nächsten Toffer Podcast in einigen Monaten.